Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute mal wieder aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Natürlich möchte ich euch heute darüber informieren, wie mein erster Impftermin am vergangenen Montag abgelaufen ist. Als erstes muss ich gestehen, ich war schon ziemlich nervös, aber jetzt nicht wegen der Impfung, sondern wegen tausend anderer Sachen. Wie zum Beispiel, ob ich pünktlich dort sein werde, ob die Unterlagen komplett sind, ob ich vielleicht unterwegs einen Unfall baue oder vielleicht in einen Stau gerate. Ja, nun ist alles gut gegangen und als ich mehr als pünktlich in der Düsseldorfer Fußballarena einparken konnte, da fiel mir ein Stein vom Herzen. Großes, großes Kompliment an all die freundlichen Helfer. Alles war super gut organisiert und jeder Mitarbeiter war überaus hilfsbereit und Impfkabinen waren reichlich vorhanden. Nachdem ich alle nötigen Papiere abgegeben hatte, empfing mich ein älterer Herr mit grauen Haaren. Mein Impfarzt. Und ehe ich mich versehen hatte, war ich auch schon geimpft. Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht mal gemerkt. Und das musste ich auch sofort loswerden, wie toll die Impfung gewesen ist. Naja, sagte der Arzt, das wäre ja nun nicht die erste Impfung in seinem Leben gewesen. Also, die erste Impfung ist geschafft und jetzt geht es noch weiter bergauf, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Successful sound of wonderful Radio London. Emana Shamara, and I was with a Sabuada, a Shamasoma, and a Wazabo. Brother, I have a nozuma.

34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch. Taxi, Ruf 34, 34. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Komm endlich an den Tisch, das Essen wird kalt. Herbert! Ja, nu, warte! Herbert, es gibt dein Lieblingsessen, Königsberger Klopse. Ja! Herbert, also jetzt reicht's mir. Hängst du schon wieder vor dem PC? Jo, mein kleiner Truthahn. Wie lange hast du diesen albernen Flipper jetzt schon? Martha, denn hier ist was Neues. Und zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Wirtschafts. Simulation. Aber du hast doch genügend Bier im Kühlschrank. Martha, das hab ich von Strezeski geschenkt bekommen. Es hieß Icke zuerst. Ha? Da kannst du den soziales Verhalten mit trainieren. Pass auf, ich stelle das mal in auf zwei Mitspieler. Hier, siehst du, der Truthahn hier vorne bist du und Icke bin der Clooney daneben. Aber ich sehe ja aus wie die Margot Honecker. Oh, das stimmt. Warte, ich mach dir schnell noch was älter. Ha? So, jetzt kommt die 703 und nu kann ich uns beide mit dem Joystick genau vor die Tür bewegen. Herbert, geh doch mal beiseite. Lass doch erstmal die Leute aussteigen. Wieso? Der dicke Klops kann ja auch was abnehmen oder Klopse. Der kriegt davon einen Schmuskelmund. Muskelschwund, Herbert. Martha, es gibt nun einmal Regeln. Und wenn du die nicht vor die Glubscher hast, dann hat das Konsequenzen, die schlimm sind. Du war mit deinen Konsequenzen. Deswegen geht unser Neffe auch nicht mehr mit dir spazieren. Was? Wieso musstest du dem Jungen denn auch erzählen, dass er, wenn er beim Überqueren der Straße nicht auf dem Zebrastreifen bleibt, sofort erschossen wird? Woanders im Ausland ist das auch so. Aber nu, pass auf. Ich schleudere dir schnell auf den Fensterplatz, bevor die Schabracke hier vorne, bevor die abgestempelt hat. Herbert, wieso ist denn jetzt das Rote Kreuz über meinem Kopf? So, und nun, ich sitze dir nur gegenüber, auch am Fenster. Martha, gewonnen! Herbert, wieso löse ich mich auf? Das ist doch egal, jetzt, hier, kick mal, ein Freispiel und Und der Bonus, jetzt kann ich von einer Endstation zur anderen fahren und hab immer einen Sitzplatz. Und das ist das Wichtigste überhaupt für den Fahrgast. Ein Sitzplatz. Ja, und ich? Ja, du musst eben besser aufpassen. Ja, wo gehst du denn jetzt hin? Ich schicke deine Klöpse schon mal nach Königsberg. Ah, Martha, warum gibst du die denn in den Mülleimer? Ja, da können die sich schon mal einen Sitzplatz suchen auf ihrer Reise nach Königsberg. Du, eine Schrippe, du! Ach, Herbert. Wonderful Radio London. Whoopee. Around your wrist, guilt, guilt, guilt. guilt, you serve the plenty. Don't question the written words. Never mind how the world has changed. Guilt, guilt, guilt, enough for everyone. Don't mind my situation. The sacrifice will be good for you. Give, give, give. It is never enough. We must commune in opulence. We're in dire need of a glorious temple. We'll be right back. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch richtig verwesen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch richtig verwesen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Martha, die Situation gefällt mir ja nicht. Herbert, wir sind gleich dran. Martha, aber diese Schmerzen. Herbert, diese Geisterbahn ist ganz neu und zum ersten Mal in Düsseldorf. Martha, meine Hose, die ist schon hinne. Herbert, du trödelst mir auch immer so, deshalb stehst du jetzt am Ende der Schlange. Martha, das sind aber noch so viele. Und du weißt, den letzten beißen die Hunde. Ach, Martha. Ach, Herbert. schönen Sender. Jo. Und nimm die CD raus. Jo. Ih, Herbert, wie kommen die Schleimblasen in den CD-Player? Ih, es tanzt mich an. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Martha, halt doch mal kurz den Film an. Was ist los, Herbert? War dir die Handlung zu kompliziert? Nee, ich muss mal austreten. Ach, Herbert, mach aber nichts kaputt. Martha, in Geschäft verrichten. Wem willst du denn um diese Zeit noch was verkaufen? Martha, ich muss mal kacken. Sei doch nicht immer so ordinär. Und Herbert, können wir jetzt weiterschauen? Jo, ich habe mir erleichtert. Hast du auf der Toilette mit dem Pastor telefoniert? Was? Du alle Schrippe, du! Herbert. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Bitte eure E-Mail an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach 9, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und immer daran denken, was gut ist, kommt wieder. It's not what you possess, it's how you will express the essence of you. It's not the wage you earn, it's about the things you learn and the love that you feel. It's not what y'all can see, it's all that you'll reveal will make you be you, the perfection of you. Before you can speak, you will learn that it's all the same. And the dreams that you will have are public domain. And the country lane is the deck with the time to come. Thank you. the years you pass.